3.2 Okay, kommen wir also zum nächsten Punkt. Wir hatten in der Gruppe neulich noch eine gute Idee, was wir für ein Programm für die Experts anbieten können. Die würde ich euch gerne heute vorstellen. Ja, klar. Also, wir sind ja alle seit mehr als einem halben Jahr als Expats hier in Deutschland. Und wir dachten uns, dass es cool wäre, wenn wir verschiedene Veranstaltungen für die neuen Expats organisieren würden. Bis heute sollte sich jeder überlegen, was man so anbieten könnte, um die neuen Expats bei ihrem Start zu unterstützen. Ich würde gerne einen Kurs zur Diversitätskompetenz anbieten. Ich lese immer wieder in den Facebook-Gruppen, dass das für viele Expats ein wichtiges Thema ist. Ja, ich habe gesehen, dass man an der Uni abends kostenlos einen Raum benutzen kann. Da ich eh dort in der Nähe arbeite, würde mir mittwochs gut passen. So von 18 bis 20 Uhr. Ja, ein paar von uns haben Lust, Exkursionen zu organisieren für Leute, die neu in der Stadt sind. Wir wollten uns dazu am nächsten Freitag um 16 Uhr nochmal treffen und die Planung besprechen. Der Will ist herzlich eingeladen. Genau, übrigens, das ist jetzt zwar ein ganz anderes Thema, aber... Nein, mittwochs von 18 bis 20 Uhr in einem Raum an der Uni. Die genaue Raumnummer kann ich dir nächste Woche sagen. Oder ich schicke dir einfach eine...